Wien 2, Praterstraße 26. Letzter Wohnsitz von Caroline und Franz Haas. Meine Großeltern von Maria Caroline Haas. Meine Großeltern hatten in Mürzzuschlag in der Steiermark ein Textilgeschäft. Laut den spärlichen Erzählungen meines Vaters waren meine Großeltern beliebte Bürger dieser Stadt und in das soziale Netz gut eingebunden. In Mürzzuschlag gab es zwei jüdische Familien, Familie Haas und Familie Eisler. Sie kannten einander und feierten jüdische Feste miteinander. Zu den hohen Feiertagen fuhren meine Großeltern mit den Kindern Emma und Walter, meiner Tante und meinem Vater, nach Wien in den Stadttempel. Mein Vater hat dort auch seine Bar Mitzwa gehabt. Sowohl Familie Eisler als auch meine Großeltern hatten ihr Geschäft auch am Schabbat offen. Meine Großeltern waren sehr beliebt, weil sie, laut Aussagen meines Vaters, so sozial waren. Bei ihnen konnte man anschreiben lassen und sie drängten auch nicht, wenn lange nicht bezahlt werden konnte. Weil sie so beliebt schienen, hatten sie auch keine Angst. Vorsichtshalber, und weil sie sich offensichtlich doch nicht so ganz sicher waren, schickten sie meine Tante, die damals schon verheiratet war, und meinen Vater nach Palästina. Meine Cousine Liesel verschwand auf der Reise und wurde nie mehr gefunden. Nach der Pogromnacht am 9. November 1938 wurde mein Großvater ins KZ nach Dachau verschickt. Da er der Arisierung ihres Hauses nicht zustimmen wollte, musste er dort so lange nackt im Schnee stehen, bis er freiwillig unterschrieb. Nachdem mein Großvater unterschrieben hatte, wurde er freigelassen. Im Jänner 1939 wurden meine Großeltern gezwungen, Mürzzuschlag zu verlassen und nach Wien zu ziehen. Bis zu ihrer Deportation lebten sie in der Praterstraße 26. Im März 1940 hätten sie die Möglichkeit gehabt, auszureisen, aber sie hatten kein Geld mehr, um die Reise zu bezahlen. Als mein Vater 1950 von Palästina zurückkehrte, wusste er nicht, wo seine Eltern waren und was mit ihnen geschehen war. Weil es von den Großeltern so lange keine Todeserklärung gab, wurde das Geschäft erst 1951 zurückgestellt. Wir wohnten dann zu viert im Magazin des Geschäftes, bis wir die Wohnung 1959 endlich zurückbekamen.